Diagnosis, Miss? Ich habe Sie doch nicht erschreckt. Nein, Frau Fast. Haben Sie einen Augenblick Zeit, Parteigenosse? Ich würde Sie gerne um etwas bitten. Was ist denn, Frau Fast? Nur eine Kleinigkeit. Von wegen der guten Nachbarschaft. Ich habe Sie doch wirklich nicht erschreckt. Wie kommen Sie denn darauf? Ich weiß nicht. Mir war so, als ob Sie zusammengezuckt sind. Aber nein, bestimmt nicht. Ich bin nur ein bisschen in Eile. Worum geht es denn? Ach, wissen Sie, unser Ausguss, das Wasser fließt mal wieder nicht ab. Ich habe schon in den Abflusslöchern herumgestochert, aber es muss am Rohr liegen. Jedes Mal, wenn ich Wäsche habe, ist der verdammte Ausguss verstopft. Es ist zum Verrücktwerden. Ich will gern mal nachsehen. Es müsste nur schnell gehen. Sie verstehen, ich darf nicht zu spät zur Arbeit kommen. Ach, Sie würden mir einen großen Gefallen tun. Es dauert bestimmt nicht lange. Bei meinem Mann geht es immer sehr schnell. Leider ist er schon weg. Sie haben doch einen Schraubenschlüssel. Ist alles da. Stehen bleiben! Hände hoch! Hände hoch! Ihr seid Verschwörer! Dann lasst uns mal durch. Smith Winston, Sie sind ein Verräter! Sie sind ein Gedankenverbrecher! Sie sind ein Spion! Ach, Totschießen! Sie sind ein Saboteur! Ich erschieße Sie! Ich werde Sie in die Salzbergwerke verbannen! Gestehen Sie Ihr Verbrechen! Habt ihr nicht gehört? Los, gestehen Sie! Sie sind ein Verschwörer! Sie hassen den großen Bruder! Sie wollen den großen Bruder töten! Dann lasst uns doch durch! Der Parteigenosse will unseren Ausguss reparieren. Er hat es eilig, er muss zur Arbeit. Du bist auch ein Verschwörer! Du wirst vernichtet! Ping, ping, ping, ping, ping! Ping, ping, ping, ping, ping, ping! Sie sind ein bisschen wild heute Morgen. Sie sind enttäuscht, weil Sie nicht zur Hinrichtung dürfen. Übrigens sollen diesmal nicht nur eurasische Gefangene gehängt werden. Man sagt, zwei Verräter sind dabei. Parteimitglieder, haben Sie auch davon gehört? Was ist mit dem Ausguss, Frau Parsons? Ja, natürlich. Kommen Sie. Aber kriegen Sie keinen Schreck. Das Wasser steht bis zum Rand. Es muss am Knie liegen. Das Knie im Abflussrohr muss verstopft sein. ...1984. Ein Hörspiel von Christoph Gahl. Nach dem Roman von George Orwell. Teil 1. Gedankenverbrechen. Das Gedankenverbrechen zieht nicht den Tod nach sich. Das Gedankenverbrechen ist der Tod. Das Wahrheitsministerium ist eine gigantische Organisation. Riesige Bürosäle, Schwärme von Angestellten, eine unglaubliche Vielfalt der Arbeiten. Die Abteilung Registratur ist nur eine von vielen Abteilungen im Ministerium für Wahrheit. Wie wiederum das Wahrheitsministerium ein Ministerium unter vielen anderen Ministerien ist. Die Aufgaben des Wahrheitsministeriums sind unvorstellbar zahlreich. Zeitungen, Filme, Musik, Lehrbücher, Romane, Wörterbücher für die Parteimitglieder und für die Proleten Revolverblätter, Groschenromane, Schlager. Das Aufstellen von Denkmälern, der tägliche Kernspruch, die Televisorprogramme, Plakate, Flugblätter, Parolen, das Organisieren von Aufmärschen, die Lehren des großen Bruders verbreiten, Liebe zum großen Bruder bekennen, den Hass auf den Feind schüren, die Unfehlbarkeit der Partei verkünden. Keiner zweifelt die Unfehlbarkeit der Partei an. Gefällt es Ihnen? Ich wollte im Unterholz nicht sprechen, falls dort Mikrofone versteckt sind. Hier sind wir sicher. Kein Televisor, keine Mikrofone. Es war leichtsinnig, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja. Es war ein Gedankenverbrechen. Überrascht Sie das? Ich hielt sie für ein überzeugtes Parteimitglied. Wirklich? Nicht nur das. Sie hielten mich für einen Spitzel der Gedankenpolizei. Ja. Das ist gut. Das ist wunderbar. Natürlich bin ich ein überzeugtes Parteimitglied. Ich bin fanatisch. Ich liebe den großen Bruder über alles. Ich liebe mein Vaterland Ozeanien. Ich hasse unsere Feinde in Eurasien. Und Sie sind ein eurasischer Spion, Winston. Sie kennen meinen Namen? Winston Smith. Wie heißen Sie? Julia. Wie haben Sie meinen Namen herausgefunden? Ich glaube, ich bin in solchen Sachen tüchtiger als Sie. Ich zum Beispiel habe Sie nicht für ein überzeugtes Parteimitglied gehalten. Wollten Sie mich deshalb sehen? Ich habe Ihnen einen Zettel zugesteckt, Winston. Haben Sie ihn vernichtet? Sofort. Aber Sie haben ihn vorher gelesen. Sonst hätten Sie ihn nicht hergefunden. Ja. Dann wissen Sie auch, warum ich Sie sehen wollte. Sie glauben mir nicht? Auf den Zettel konnten Sie das schreiben, eine Laune. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus, Julia. Sie irren sich, Winston. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Ich werde bald 40. Ich habe eine Frau, die sich nicht scheiden lässt. Ich bin nicht gesund. Das ist mir völlig egal. Noch vor einer Woche fühlte ich mich von Ihnen bespitzelt. Ich habe Sie gehasst, Julia. Wissen Sie, was ich vorhatte? Ich liebe Sie. Ich wollte Sie töten. Ich liebe Sie. Ich arbeite an den Romanschreibemaschinen in der Literaturabteilung. Meistens mache ich Überstunden, Punkte sammeln. Ich drücke mich jedenfalls vor nichts. Dreimal die Woche höre ich mir den Blödsinn bei der Jugendliga gegen Sexualität an. An den übrigen Abenden bin ich im Gemeinschaftshaus und sonntags Sport. Ich bin Anführerin einer Hockeymannschaft. Und was machen Sie? Was soll ich schon machen? Sonntags bin ich meistens zu Hause. Manchmal mache ich einen Spaziergang durch die Altstadt. An den übrigen Tagen sitze ich um 7 an meinem Arbeitsplatz in der Registratur. Ich ziehe den Sprechschreiber an mich heran, blase den Staub aus dem Mundstück und öffne dann die Papierröllchen, die an der Seite meines Schreibtisches herausschießen. Arbeitsanweisung. Und weiter? Wissen Sie, was Vergangenheit ist? Natürlich. Ich fälsche die Vergangenheit oder ich lösche sie aus. Das ist dasselbe. Ich verstehe nicht. Sie wissen doch, dass die wöchentliche Schokoladenration von 30 auf 20 Gramm herabgesetzt worden ist. Ja. In den Zeitungen stand aber, die Schokoladenration soll heraufgesetzt werden. Und? Es war eine Falschmeldung. Die Partei irrt sich nie. Deshalb muss die Meldung korrigiert werden. Die Vergangenheit muss mit der Gegenwart in Einklang gebracht werden. Das ist mir zu hoch. Alle Meldungen, die sich als falsch erweisen, werden korrigiert. Die korrigierte Ausgabe wird neu gedruckt und die alte Ausgabe wird für immer vernichtet. Und nicht nur an Zeitungen, auch an Zeitschriften, Broschüren, Plakaten, Filmen, Liedertexten, an allen Veröffentlichungen wird ständig herumkorrigiert. Jeder muss glauben, dass die Partei unfehlbar ist. Und Sie glauben das nicht? Nein, Julia. Die Partei irrt sich ständig. Sie belügt uns. Ich kann es nicht beweisen. Alle Beweismittel müssen sofort vernichtet werden. Aber ich weiß es, Julia. Diese Gedanken sitzen unausrottbar in meinem Kopf, in meinem Gedächtnis. Ich bin ein Gedankenverbrecher. Du verachtest die Partei. Ich hasse sie. Warum sagst du das nicht gleich? Von mir kannst du doch offen reden. Ich hasse die Partei genauso wie du. Wir haben uns gesucht und gefunden. Aber warum, Julia? Man muss wissen, warum man die Partei hasst. Weil sie nicht will, dass ich einen Körper habe. Weil sie nicht will, dass ich mit Männern schlafe. Es gibt so viele Gründe. weil sie nicht will, dass ich dich liebe. Du hast schon mit vielen Männern geschlafen? Natürlich. 100 Mal. Oder jedenfalls sehr oft. Auch mit Parteiangehörigen? Nur mit Parteiangehörigen. Mit Leuten von der Parteileitung? Nein, nicht mit diesen Schweinen. Trotzdem gibt es natürlich viele, die das möchten. Die sind nicht so heilig, wie sie tun. Du solltest auch mit diesen Schweinen schlafen. Alles ist recht, was ihre scheinheilige Tugend und Tüchtigkeit entlarvt, verstehst du? Natürlich. Ich hasse die Unschuld. Die Ideale, das Bravsein. Ich will nicht, dass es noch irgendwo eine Tugend gibt. Mit ihrer Moral erwürgen sie uns. Ich will, dass alle Leute bis ins Mark verdorben sind. Dann bin ich genau die Richtige für dich. Ich bin bis ins Mark verdorben. Und du bist es gern? Ich finde es herrlich. Es soll eine Zeit gegeben haben, da fand man sich einfach begehrenswert, weiter nichts, die reine Liebe, die reine Lust. Heute ist jede Gefühlsregung mit Angst und Hass durchsetzt. Jede heimliche Umarmung ist ein Schlag gegen die Partei. Nicht nur die Liebe zu einem Menschen, die verbotene Lust, der Trieb, das unbeherrschte Vergnügen. Warum redest du die ganze Zeit? Es ist schon spät. Wir können nicht ewig hier bleiben. Du hast recht. Zeig mir, dass du mich liebst. Lass mir noch einen Augenblick, Julia. Du musst aufhören, die Partei zu bekämpfen. Die Partei wird es immer geben. Sie ist unbesiegbar, Winston. Du kannst nur versuchen, ihr auszuweichen. Einmal kriegen sie uns. Es spielt keine Rolle, ob wir die Partei bekämpfen oder ihr ausweichen. Sie kriegen jeden. Wer ein Gedankenverbrechen begeht, der ist so gut wie tot. Ich bin recht geschickt darin, am Leben zu bleiben. Vielleicht könnten wir 6 Monate, vielleicht noch ein Jahr zusammenbleiben. Aber dann, Julia, Einzelhaft, Schlafentzug, Dauerverhöre, Drogen. Sie haben hochempfindliche Apparate, um die Reaktionen der Nerven zu prüfen. Wir werden alles gestehen. Ein Geständnis ist kein Verrat. Wenn sie mich so weit bringen, dich nicht mehr zu lieben, das wäre Verrat. Und du meinst, das schaffen sie nicht? Nein. Das schaffen sie nicht. Sie können uns zwingen, alles zu sagen. Aber sie können uns nicht zwingen, es zu glauben. Über unser Inneres haben sie keine Macht. Vielleicht hast du recht. Sie werden uns nicht kriegen. Ich weiß, wie man ihnen entwischt. Achtung, Achtung, wir bitten um eure Aufmerksamkeit, Parteigenossen. Wir haben herrliche Nachrichten für euch. Die Schlacht an der Erzeugerfront ist gewonnen. Die jetzt abgeschlossenen amtlichen Berichte über die Produktion aller Kategorien von Gebrauchsgütern zeigen, dass der Lebensstandard im Vergleich zum vergangenen Jahr sich um nicht weniger als 20% erhöht hat. In ganz Ozeanien fanden heute Morgen spontane Demonstrationen statt, bei denen die Arbeiter aus den Fabriken und Büros herausmarschierten und mit Fahnen durch die Stadt zogen, um dem großen Bruder ihre Dankbarkeit für das neue glückliche Leben zu zeigen, mit dem uns seine weise Führung beschenkt hat. Weitere Erfolgsmeldungen im Laufe der nächsten Stunde. Hallo, Smith, alter Junge. Haben Sie es gehört? Tag, Parsons. Ich hab's gewusst. Jetzt wird es auch bald Rasierklingen geben. Das Ministerium für Überfluss macht's möglich. Ich wette mit Ihnen, ab morgen wird es in allen Läden Rasierklingen geben. Ob Sie es glauben oder nicht, ich benutze seit 6 Wochen die gleiche Klinge. Übrigens, alter Junge, gut, dass ich Sie treffe. Ich bin schon seit Tagen hinter Ihnen her. Es ist wegen dem Beitrag, den Sie mir versprochen haben. Um welchen Beitrag handelt es sich? Für die Hasswoche. Sie verstehen, alter Junge, als Vertrauensmann für unseren Wohnblock muss ich ein bisschen Dampf machen. Die ganze Stadt soll geschmückt werden. Das ist eine Verpflichtung für uns. Ich würde mich schämen, wenn unser Block nicht am besten abschneidet. Reichen $2? Danke, alter Junge. Wenn jeder $2 gibt, können wir eine Menge Transparente herstellen. Ihr Ausguss ist defekt, Parsons. Ich höre wohl nicht recht, alter Junge. Ihre Frau hat es mir heute Morgen gesagt. Sagen Sie bloß, meine Frau hat Sie mit diesem Kram belästigt. Die Schraubverschlüsse sind völlig verrostet. Bisschen aufdringlich von meiner Frau, was? Waren denn die Kinder schon munter? Ja, sie haben gespielt. Ich kann mir schon denken. Meine kleinen Lauser sind über Sie hergefallen. Ich hatte leider keine Zeit für Sie. Hab ich Ihnen eigentlich schon erzählt, alter Junge? Neulich hat der Bengel gesehen, wie eine Marktfrau Kochwürste in ein Plakat vom großen Bruder gewickelt hat. Und wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat sich von hinten angeschlichen, ein Streichholz angezündet und, Sie glauben's nicht, plötzlich hat die Frau gebrannt. Wie eine Fackel hat die gebrannt. Kleine Lauser, was? Aber kein Wunder. Bei den Spähern bekommen Sie heute eine erstklassige Vorschulung, sogar noch besser als zu meiner Zeit. Jedenfalls werden die Gedanken der Kinder auf die richtige Fährte gelenkt. Finden Sie nicht, alter Junge? Achtung, Achtung, wir bitten um eure Aufmerksamkeit, Parteigenossen. Das Ministerium für Überfluss hat wahrhaft Großes geleistet. Um die gewaltigen Fortschritte bei der Sicherung der Rohstoffbasis nicht zu gefährden, ist es vorübergehend erforderlich, die monatliche Zuteilung von Kleiderpunkten bei Erwachsenen von 90 auf 70 und bei Kindern von 60 auf 50 zu verringern. Weitere Erfolgsmeldungen in Kürze. Bei der Gelegenheit, alter Junge, Sie haben nicht zufällig ein paar Rasierklingen, die Sie mir ablassen könnten? Hallo, ist jemand hier? Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie. Entschuldigung, mein Herr. Tut mir leid, wenn Sie warten mussten. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Nein. Ich muss eingenickt sein. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe auch nicht mit Kundschaft gerechnet. Ich kam zufällig an Ihrem Laden vorbei. Ich habe mich verlaufen, die vielen Gässchen und Winkel. Ich komme nur selten in die Altstadt. Verlaufen, das ist das richtige Wort. Wenn einer mal zu mir herfindet, dann hat er sich bestimmt verlaufen. Ich würde mich gern mal umsehen, falls Sie erlauben. Aber bitte sehr, bitte, mein Herr, bitte. Es freut mich sehr, dass Sie gekommen sind. Es ist sonderbar, sehr sonderbar. Aber kommen Sie, Sie interessieren sich für Antiquitäten? Ich weiß nicht. Man hat so selten damit Kontakt. Es ist schwer zu sagen. Ja, ja, alles Alte und Schöne ist heutzutage verdächtig. Ein Jammer. Aber ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Der Laden ist fast leer. Unter uns gesagt, der Antiquitätenhandel ist so gut wie erledigt. Keine Nachfrage mehr und auch kein Angebot. Möbel, Porzellan, Glas, alles geht langsam in die Brüche. Und die Sachen aus Messing und Zinn sind natürlich zum größten Teil eingeschmolzen worden. Von Silber ganz zu schweigen. Ich habe seit Jahren keinen Silberleuchter mehr gesehen. Ja, ja, Bilderrahmen, Federmesser mit abgebrochenen Klingen, verrostete Uhren, alte Schnupftabaksdosen. Eine Achatbrosche. Ein sehr schönes Stück, aber wer steckt sich sowas schon an? Sowas passt nicht zu der Einheitskluft, die heute getragen wird. Und verdächtig macht man sich außerdem. Was ist das? Nehmen Sie es nur in die Hand. Früher nannte man das ein Poesiealbum. Verse wurden da hineingeschrieben, kleine, intime Gedichte über Freundschaft und Liebe. Übrigens, ich heiße Sherrington. Sie sind sehr liebenswürdig, Mr. Sherrington. Sagen Sie nicht Ihren Namen. Es ist besser so, obwohl Sie hier nichts zu befürchten haben. Sie verstehen mich doch. Ja. Ich meine, einen Televisor werden Sie hier nicht finden. Ja, ich kann Ihnen noch Kupferstiche zeigen. Gebäude, die früher mal Kirchen waren. Sie müssen mich nur nach oben begleiten. Ich habe über dem Laden noch ein Zimmer. Sie haben noch ein Zimmer? Es steht jetzt leer. Bevor meine Frau starb, haben wir dort gewohnt. Ein gemütliches Stübchen mit einem prächtigen Mahagonibett. Wirklich sehr gemütlich. Kommen Sie. Kommen Sie. Hallo Winston, wir essen doch zusammen. Ich wollte dich fragen, ob du ein Parasierklingen hast. Warst du gestern dabei, wie die Gefangenen gehängt wurden? Ich werde es mir im Kino ansehen. Ein sehr ungenügender Ersatz. Man muss schon persönlich dabei sein. Das gibt erst dieses Gefühl von Befriedigung. Es ist mehr als Befriedigung. Es gibt einem das Gefühl von Gerechtigkeit, könnte man sagen, obwohl dieses Wort nicht mehr gebräuchlich ist. Jedenfalls kommt es in der neuen Ausgabe des Wörterbuches nicht mehr vor. Wie kommt ihr voran mit dem neuen Wörterbuch? Ja, weißt du, wir Sprachwissenschaftler sind da vorsichtig. Es gibt immer noch unzählige Zeit- und Eigenschaftswörter, aber auch Substantive, die wir entbehren können. Es handelt sich nicht nur um sinnverwandte Wörter, sondern auch um Wörter, die jeweils einen entgegengesetzten Sinn wiedergeben. Zum Beispiel das Wort gut. Wenn du ein Wort wie gut hast, wozu brauchst du dann noch ein Wort wie schlecht? Ungut erfüllt den gleichen Zweck. Und wenn du eine stärkere Abart von gut willst, dann verwendest du nicht mehr Wörter wie vorzüglich oder hervorragend, sondern sagst einfach plusgut oder doppelplusgut, sofern du etwas noch Stärkeres willst. Auf diese Weise schrumpft die ganze Begriffswelt von gut und böse auf 6 Wörter zusammen. Gut, plusgut, doppelplusgut. Und andererseits ungut, plusungut und doppelplusungut. Ist das nicht fantastisch? Oder sagen wir korrekter, ist das nicht doppelplusgut? Es war natürlich ursprünglich eine Idee vom großen Bruder. Wirklich bemerkenswert. Nein, Winston, doppelplusgut, nicht bemerkenswert. Merkst du, wie du noch an der Altsprache hängst mit ihren Unklarheiten und unnützen Gedankenschattierungen? Versuch dir mal den Sinn der Wortvereinfachung klarzumachen. Immerhin ist unsere neue Sprache die einzige Sprache der Welt, deren Wortschatz von Jahr zu Jahr kleiner wird. Du hast recht, Sam. Ich muss mich mehr damit beschäftigen. Ich weiß noch zu wenig. Es ist ein Vorgang von unerbittlicher Konsequenz. Mit jedem Jahr wird es weniger und immer weniger Worte geben. Die Reichweite des Bewusstseins wird immer kleiner werden. Zum Schluss, Winston, werden wir Gedankenverbrechen buchstäblich unmöglich gemacht haben. Dann wird es keine Wörter mehr geben, in denen man sie ausdrücken könnte. Natürlich gibt es auch heute keinen Entschuldigungsgrund für das Begehen eines Gedankenverbrechens. Aber was wir heute nur durch Selbstzucht verhindern können, wird morgen durch die ganz neuen Bedingungen der Sprache ausgeschlossen sein. Das ganze Reich des Denkens wird anders sein. Es wird überhaupt kein Denken mehr geben. Wenigstens, was wir heute darunter verstehen. Strenggläubigkeit bedeutet, nicht mehr denken können. Strenggläubigkeit bedeutet, nicht zu wissen, dass man nichts weiß. Hast du schon mal daran gedacht, dass in etwa 50 Jahren kein Mensch mehr am Leben sein wird, der ein Gespräch wie dieses überhaupt verstehen könnte? In 50 Jahren wird jede Kenntnis der Altsprache verschwunden sein. Die gesamte Literatur der Vergangenheit wird vernichtet worden sein. Selbst die Parteiliteratur wird eine Wandlung erfahren. Wer könnte den Leitsatz Freiheit ist Sklaverei noch verstehen, wenn der Begriff Freiheit aufgehoben worden ist? Die 11. Ausgabe des Neusprachwörterbuches ist nur ein Schritt in dieser Richtung. Der Prozess wird immer weiter gehen. Immer weiter, Winston. Eines Tages werden sie ihn umbringen. Er ist zu gescheit, er sieht zu klar, er sieht zu weit voraus. Eines Tages wird er verschwunden sein. Es steht schlecht um dich, Sam. Doppel plus ungut. Deine Frau? Hast du mit ihr gesprochen? tust umst früher. Sie ist ein ergebenes Mitglied der Partei. Und wenn du mit ihr schläfst, bedeutet das, du hältst eine Holzpuppe in den Armen. Reden wir nicht mehr davon. Die Partei kann uns gestohlen bleiben. Die Partei ist nicht allmächtig. Sie kann nicht mal verhindern, dass wir uns lieben. Du solltest mit mir schlafen und nicht über die Partei reden. Ich muss dauernd an diese Schweine denken, auch wenn ich mit dir schlafe. Sie können es nicht ertragen, dass man entspannt und glücklich ist. Sie wollen, dass man bis zum Platzen mit Energie geladen ist. Deshalb predigen sie sexuelle Enthaltsamkeit. Lass sie doch predigen. Verstehst du das nicht? Was geht uns das an? Sexuelle Enthaltsamkeit führt zur Hysterie. Und diese Hysterie verwandeln sie in Kriegsbegeisterung und Führerverehrung. So funktioniert das. Die ganze aufgestaute Energie geht ins Marschieren, Hurra brüllen, Fahnen schwenken. Aber bei uns funktioniert das nicht. Nein. Bei uns nicht. Wenn ich Hurra brülle, dann denke ich, dass ich mich tarnen muss. Dann denke ich an unsere Liebe. Innerlich pfeife ich auf den großen Bruder, auf den Dreijahresplan und den ganzen Schwindel. Aber du tust nichts dagegen. Doch, ich liebe dich. Du hast selber gesagt, das ist das Schlimmste, was man der Partei antun kann. Vielleicht müsste man mehr tun. Vielleicht gibt es wirklich diese Verschwörer. Parteipropaganda. Warum soll es nicht noch mehr Menschen geben, die so denken wie wir? Natürlich gibt es die. Ich habe ja selbst einige kennengelernt. Aber das sind keine Verschwörer. Wer wird denn so dumm sein und sich gegen die Partei auflehnen? Das macht keiner. Das ist Selbstmord. Man wüsste, wofür man stirbt. Du kannst die Partei nicht stürzen. Niemand kann das. Aber du kannst gegen die Gesetze verstoßen. Und wenn du geschickt bist, passiert dir auch nichts. Lass doch die Partei machen, was sie will. Wir machen auch, was wir wollen. Wir schlafen miteinander. Wir lieben uns. Das reicht uns doch. Reicht dir das nicht? Ich bin noch in einer anderen Welt geboren. Ich kann mich mit dieser nicht abfinden. Es geht uns doch gut, Winston. Ich hätte nicht von meiner Frau reden sollen. Das liegt doch jetzt hinter dir. Eigentlich sind sie doch zum Lachen, diese frigiden Parteifrauen. Sie sollten sich vom großen Bruder besamen lassen. Und eine Kapelle der Jugendliga gegen Sexualität macht Musik dazu. Hör auf. Der große Bruder hätte ganz schön zu tun. Falls es ihn überhaupt gibt. Was sagst du da? Hast du ihn schon mal gesehen? Natürlich. Auf dem Bildschirm. Und wenn das ein Schauspieler ist? Verrückte Idee. Ich habe dich noch nie lachen sehen. Soll ich dir auch was Verrücktes erzählen? Ich habe ein Zimmer entdeckt. Es ist unbewohnt. Ein unbewohntes Zimmer? Mit einem Mahagonibett und Bildern an den Wänden. Das ganze Zimmer ist voll mit schönen Sachen. Und weißt du, was das Beste ist? Das Zimmer hat keinen Televisor. Unmöglich. So was gibt es doch nicht. Das ist wirklich verrückt. Es ist 5.30 Uhr. Guten Morgen, Parteigenossen. Wir wünschen Ihnen einen frohen Tag. Gruppe der 30- bis 40-Jährigen auf die Plätze. Wir beginnen mit der Frühgymnastik. Achtung, Grundstellung. Und jetzt Arme beugt und streckt. Beugt und streckt. Arme beugt und streckt. Beugt und streckt. Im Takt bitte. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. So. Sechzig, neunzig. 79, Smith Winston, nehmen Sie Haltung an. Sie geben sich keine Mühe. Tiefer bücken, wenn ich bitten darf. Immer locker bleiben, Parteigenossen. Halt. Und jetzt wieder zurück in die Grundstellung. Parteigenossen, ich bin 39 und habe 4 Kinder. Die Knie sind bei mir durchgedrückt. Sie alle können das, wenn Sie wollen. Jeder Mensch unter 45 ist durchaus imstande, seine Zehenspitzen zu berühren. Wir haben nicht alle das Glück, an der Front kämpfen zu dürfen. Aber wir wollen doch fit sein für unsere Aufgaben in der Partei und am Arbeitsplatz. Und nun versuchen Sie es nochmal, Parteigenossen. Aus den Hüften heraus beugt. Und eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, aus den Hüften heraus beugt. Zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Sehr schön. Zurück in die Grundstellung. Wir machen das Ganze nochmal, aber mit ein bisschen mehr Schwung. Locker bleiben, Parteigenossen. Fröhlich wollen wir den Tag beginnen. Kommen Sie, meine Herrschaften. Ich möchte, dass Sie sich hier wohlfühlen. Es ist nur ein kleines Stübchen, aber verschwiegen. Niemand wird Sie stören. Sie haben noch nicht den Preis genannt, Mr. Sherring. Es wird Sie bestimmt kein Vermögen kosten, gewiss nicht. Es ist wunderbar. Bedank dich bei Mr. Sherrington. Nein, sagen Sie nichts. Es freut mich, wenn es Ihnen gefällt. Ich lasse Sie jetzt allein, falls Sie noch etwas brauchen. Sie wissen ja, wo ich zu finden bin. Das gibt es doch gar nicht. Wie kommt er zu diesem Zimmer? Wieso überlässt er es uns? Habe ich dir zu viel versprochen? Verzeihen Sie vielmals. Ja? Ich vergaß Ihnen zu sagen, dass das Haus 2 Eingänge hat. Oder besser gesagt, 2 Ausgänge. Der andere führt durch den Hinterhof hinaus auf ein Seitengäßchen. Und verzeihen Sie vielmals. Wie gefällt dir das Bett? Ja, Winston. Es gefällt mir. Solche Betten sind nicht nur zum Schlafen da. Soll ich Kaffeewasser aufsetzen? Lass mich das machen. Na, sag bloß, du hast auch Kaffee mitgebracht. Echten Kaffee und Zucker. Deine Saccharin-Tabletten kannst du wegschmeißen. Wo hast du das her? Und eine Dose Sahne. Zufrieden? Beziehungen muss man haben. Und jetzt pass mal auf. Riechst du was? Parfum? Veilchen. Sowas kriegst du sonst nur im Bordell zu riechen. Du solltest es nicht benutzen, Julia. Wieso? Bin ich vielleicht kein leichtes Mädchen? Keine Angst, bis wir gehen, ist der Duft verflogen. Hast du es auf dem schwarzen Markt gekauft? Ich hab so meine Quellen. Du musst es nur richtig anstellen, dann kannst du alles haben. Kennst du O'Brien? Das ist doch einer von diesen Oberbonzen. Ich glaube, er hasst die Partei. Er tut das nicht. Aber die Oberbonzen können sich besser tarnen. Ich weiß nicht. Die höheren Ränge sind fast alle Fanatiker, aber bei O'Brien ist das was anderes. Ich bin ihm ein paar Mal in den Gängen des Wahrheitsministeriums begegnet und jedes Mal hat er mich angesehen, als ob er über mich Bescheid weiß. Es war wie ein Einverständnis zwischen uns, verstehst du? Wie der Austausch einer geheimen Botschaft. Ich kann mich natürlich irren. Aber einmal hat er mich sogar angelächelt. Warum tut er das? Und was das Merkwürdigste ist, er war mir auf Anhieb sympathisch. Die Gelassenheit, die er ausstrahlt, der feine Spott in seinen Mundwinkeln. Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich, lieber. Was hältst du davon? Vielleicht lädt er dich mal zum Kaffee ein. Manchmal tun sie sowas. Das nützt ihrer Popularität. Jedenfalls O'Brien ist einer von denen, die Erinnerungen haben. Da bin ich ganz sicher. Was meinst du mit Erinnerungen? Wie? Du hast von Erinnerungen gesprochen. Es ist mir nur so rausgerutscht. Es ist ein Wort, das im Neusprachwörterbuch nicht mehr vorkommt. Ich weiß, was Erinnerungen sind. Ich erinnere mich an meinen Großvater. Sie haben ihn abgeholt, als ich 6 war. Daran kannst du dich erinnern? Ja. Meine Mutter hat erzählt, sie haben ihn mit 4 Mann abgeholt. Wahrscheinlich ist er in ein Arbeitslager verschleppt worden. Deine Mutter hat es dir erzählt. Du selbst kannst dich nicht erinnern. Sie haben deine Erinnerung ausgelöscht. Erst bei den Sperren, dann bei der Jugendliga. Was ist denn dann Erinnerung? Kannst du dich erinnern? Ja. Als ich klein war, war die Partei noch nicht an der Macht. Meine Erinnerungen konnten sie nicht mehr auslöschen. Sie saßen schon zu fest in meinem Kopf. Die Umerziehungslehrer hätten mir den Kopf abschlagen müssen. Das verstehe ich nicht, Winston. Wieso war die Partei nicht an der Macht? Keiner versteht das, der nach der Machtergreifung geboren worden ist. Die Partei tut so, als wäre sie schon immer an der Macht gewesen. Aber als ich klein war, hat sie noch um ihre Macht gekämpft. Ich erinnere mich an Massenkundgebungen unter freiem Himmel, an Umzüge von Jugendlichen, die alle die gleichen Hemden trugen. Manchmal wurde auf den Straßen geschossen. Einmal gab es sogar einen Bombenangriff aus der Luft. Da sind meine Eltern mit mir und meiner kleinen Schwester in einen Untergrundbahnhof geflüchtet. Kurze Zeit später ist mein Vater gestorben. Ich habe nie erfahren, woran er gestorben ist. Ich habe ihn manchmal weinen sehen. Damals war mir das peinlich. Wie alt warst du damals? Ich muss 8 oder 9 gewesen sein. Das größte Problem war damals der Hunger. Ich sehe noch die Menschenschlangen vor den Bäckerläden. Mit anderen Jungen habe ich die Mülltonnen der Reichen nach Kohlstrünken und Kartoffelschalen durchwühlt. Aber das Schlimmste waren die Ratten. Überall gab es Ratten, sogar in den Wohnungen. Genau wie heute. In unserem Wohnheim haben wir sogar welche in der Küche. Riesendinger, braune und graue. Was ist überhaupt aus deiner Mutter geworden? Winston, was hast du? Wir haben damals ehrlich daran geglaubt, dass es besser werden wird. Aber es geht uns doch heute besser. Nein, Julia. Du weißt es noch nicht besser. Die meisten Leute können nicht mehr unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Sinn und Unsinn. Wenn Ihnen das Überflussministerium einredet, dass die Kürzung der Kleiderpunkte dem Fortschritt dient, dann glauben Sie es. Schon das Wort Überflussministerium ist eine gemeine Lüge. Aber die Menschen glauben daran. Sie nehmen nicht mehr wahr, dass sie betrogen werden. Sie lauschen verzückt den Parteiparolen und nähen Fahnen für die Hasswoche. Was willst du dagegen tun? Wir müssen den Leuten die Augen öffnen. Unsere Köpfe sind noch nicht vernebelt. Wir müssen Unzufriedenheit wecken. Den Hass auf die Partei? Es ist der sichere Tod. So zu denken wie ich ist der sichere Tod. Sich verstecken ist der sichere Tod. Sich zu lieben ist der sichere Tod. Aber bevor Sie mich abholen, möchte ich etwas getan haben. Ich möchte ein paar Leute angesteckt haben mit meinem Hass auf die Partei. Selbst wenn es nur wenige sind. Selbst wenn es nur du bist. Dann ist es auch für mich der sichere Tod. Wir wollen leben, Julia. Leben. Achtung, Achtung, wir bitten um eure Aufmerksamkeit, Parteigenossen. Die Lebensmittelproduktion wurde im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 20,8% gesteigert. Im Einzelnen konnten folgende Steigerungen erzielt werden. Fleisch 21,5%, Getreideprodukte 18,2%, Hülsenfrüchte 19,8%, Milch 22,1%, Molkereiprodukte 20,6%. Weitere Erfolgsmeldungen bringen wir in Kürze. Ach, Parteigenosse, Sie sind doch Winston Smith. Sie arbeiten in der Registratur. Ja, bitte. Ich warte schon immer auf eine Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. Sie wissen, wer ich bin. Ja. Ich las kürzlich einen Artikel von Ihnen über Neusprachen. Sie haben ein lebhaftes wissenschaftliches Interesse an Neusprachproblemen, wie ich annehmen darf. Ich bin nur Amateur. Es ist nicht mein Fach. Ich halte es allerdings für meine Pflicht, mich mit diesen Problemen zu beschäftigen. Ich bin in Ihrem Artikel auf zwei Worte gestoßen, die aus dem Verkehr gezogen worden sind. Allerdings erst seit ganz kurzer Zeit. Haben Sie schon mal die 11. Ausgabe des Neusprachwörterbuchs gesehen? Nein. Bei uns in der Registratur wird immer noch die 10. benutzt. Die 11. Ausgabe soll meines Wissens auch erst in einigen Wochen erscheinen. Und ein paar Exemplare wurden bereits verteilt. Ich selbst besitze eins. Es interessiert Sie vielleicht einmal hineinzuschauen. Das würde mich sehr interessieren. Manche Neuerungen sind höchst genial. Zum Beispiel die Eliminierung von Zeit- und Eigenschaftswörtern. In dieser Hinsicht geht die 11. Ausgabe radikal neue Wege. Ja, wie machen wir das am besten? Ich könnte Ihnen das Wörterbuch durch einen Boten schicken lassen. Lieber wäre mir allerdings, Sie würden es bei mir abholen. Warten Sie. Wann haben Sie Feierabend? Gewöhnlich um 6. Zurzeit machen wir allerdings Überstunden. Ich bin an den Abenden meistens zu Hause. Wenn nicht, gibt Ihnen mein Diener das Wörterbuch. Achtung, Achtung, wir bitten um eure Aufmerksamkeit, Parteigenossen. Der große Bruder hat in einem Tagesbefehl unseren Truppen an der Malabar-Front für ihren heldenhaften Einsatz bei der Großoffensive gegen die Vereinigten Eurasischen Armeen gedankt. Er brachte zum Ausdruck, dass die erfolgreiche kriegerische Operation das Ende des Krieges in greifbare Nähe gerückt hat. Weitere Erfolgsmeldungen im Laufe der nächsten Stunde. Schwer, hierher zu finden. Nicht besonders. Hatten Sie den Eindruck, beobachtet zu werden? Nein. Sie sitzen bequem. Danke. Der Televisor ist übrigens abgestellt. Sie können ihn abstellen? Wir haben dieses Vorrecht. Es ist allerdings nicht ratsam, ihn länger als eine halbe Stunde abzuschalten. Dann bleibt uns nicht viel Zeit. Nein, wir sollten keine Zeit verlieren. Soll ich es sagen oder wollen Sie? Ich muss Ihnen gestehen, dass ich vor diesem Augenblick gezittert habe, aber ich will es sagen. Ich muss es sagen. Ich glaube, dass es eine Gruppe gibt, eine Art Geheimorganisation, deren Zweck es ist, die Partei zu bekämpfen. Ich habe keine Beweise, ich kann mich auch irren. Ich weiß, dass ich mich ganz in ihre Gewalt begebe. Meine einzige Hoffnung ist, dass diese Gruppe existiert und dass Sie ihr angehören. Reden Sie weiter. Ich bin ein Feind der Partei. Ich glaube nicht an die Doktrin, Unwissenheit ist Stärke. Ich bin in die Geheimnisse des Denkens nicht eingeweiht, viele Dinge sind mir ein Rätsel. Aber ich spüre, dass der Mensch ein Recht hat auf Erkenntnis und eigenen Willen. Ich bin ein Gedankenverbrecher. Ich habe ein ehebrecherisches Verhältnis zu einem Mädchen namens Julia Gordon. Ich sage Ihnen das, damit Sie alles über mich wissen. Ich nehme an, Sie wollen der Geheimorganisation beitreten und für sie arbeiten. Dann gibt es sie wirklich. Ja, es gibt sie. Sie hat keinen Namen, sie heißt die Organisation. Sie werden nie viel mehr erfahren, als dass es sie gibt und dass sie ihr angehören. Was muss ich tun, um ihr Mitglied zu werden? Die Frage muss anders gestellt werden. Wir haben keine Mitgliedskartei. Wir kennen noch keine Aufnahmeformalitäten. Was muss ich tun, wenn ich Mitglied bin? Das ist eine Frage Ihrer Bereitschaft. Vor allem verlangen wir Aufrichtigkeit von Ihnen. Ich bin bereit zu kämpfen. Sind Sie bereit, Ihr Leben zu opfern? Ja. Sind Sie bereit, Sabotageakte zu begehen? Ja. Sind Sie bereit, Attentate auf Parteiangehörige auszuführen? Ja. Sind Sie bereit, zu betrügen, zu fälschen, zu erpressen, süchtig machende Rauschgifte unter die Leute zu bringen, die Prostitution zu ermutigen, Geschlechtskrankheiten zu verbreiten, kurz alles zu tun, was einen Verfall herbeiführen und die Macht der Partei untergraben kann? Ja. Wenn es unseren Interessen dienen würde, einem Menschen Schwefelsäure ins Gesicht zu spritzen, wären Sie dazu bereit? Es käme auf die Person und auf die Umstände. Bitte antworten Sie mit Ja oder Nein. Es ist Ihre freie Entscheidung. Ja, ich würde es tun. Sind Sie bereit, Ihre bisherigen Lebensgewohnheiten aufzugeben, unter falschem Namen zu leben, in anderen Berufen zu arbeiten, als Kellner oder Hafenarbeiter? Ja. Wir könnten gezwungen sein, Ihr Aussehen zu verändern. Das betrifft nicht nur Ihre Haarfarbe, sondern Ihr Gesicht, Ihre Art, sich zu bewegen, die Form Ihrer Hände, sogar Ihre Stimme. Wären Sie mit solchen Manipulationen einverstanden? Ja. Sind Sie bereit, Selbstmord zu verüben, wenn Ihnen die Organisation das befiehlt? Ich wäre dazu bereit. Sind Sie bereit, sich von Julia Gordon zu trennen und sie nie wiederzusehen? Geben Sie eine ehrliche Antwort. Nein, das könnte ich nicht. Gut, dass Sie das sagen. Es ist für uns wichtig, alles zu wissen. Und nun zur Sache selbst. Sie verstehen, dass Sie im Dunkeln kämpfen werden. Sie erhalten Befehle und haben ihnen zu gehorchen, ohne das Warum zu wissen. Abgesehen von den allgemeinen Zielen, für die wir kämpfen, und den jeweils erforderlichen Aufgaben, werden Sie nie etwas wissen. Ich sage Ihnen, dass die Organisation existiert. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob sie 100 oder 1 Million Anhänger hat. Sie selbst werden 3 oder 4 Mittelsmänner kennen. Einer davon bin ich. Wenn Sie der Gedanken Polizei in die Hände fallen, werden Sie alles gestehen. Dagegen lässt sich nichts machen. Aber Sie werden kaum mehr gestehen können als das, was Sie selber getan haben. Sie werden nicht imstande sein, mehr als 50 Menschen zu verraten. Die Organisation kann nicht ausgerottet werden, da sie keine Organisation im üblichen Sinne ist. Nichts als eine unaustilgbare Idee hält sie zusammen. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass Sie sich auf nichts anderes stützen? Als auf diese Idee? Ja. Ihnen wird keine Ermutigung zuteil. Sie erfahren keine Hilfe, wenn Sie gefasst worden sind. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, ohne Erfolg zu leben. Es ist nicht zu erwarten, dass zu unseren Lebzeiten eine sichtbare Veränderung eintritt. Sie werden eine Weile tätig sein, dann wird man Sie verhaften und foltern. Sie werden gestehen und hingerichtet werden. Das sind die einzigen für Sie greifbaren Fakten. Ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Sie müssen von jetzt an täglich damit rechnen, dass wir mit Ihnen Verbindung aufnehmen. Ort, Zeit und nähere Umstände der Kontaktaufnahme lassen sich selten voraussagen. Ja. Und beachten Sie genau unsere Instruktionen. Schon der kleinste Fehler kann Ihnen zum Verhängnis werden. Ja. Dann können wir dieses Thema abschließen. Bitte schlagen Sie jetzt das Wörterbuch auf. Konzentrieren Sie sich ganz auf den offiziellen Zweck Ihres Besuches. Ich muss den Televisor anstellen. Sind Sie soweit? Ja. Nein. Sie sind mit Ihren Gedanken woanders. Sie müssen umschalten. Im Augenblick gibt es für Sie nur die 11. Ausgabe des Neusprachwörterbuches. Verstehen Sie? Ja. Wenn Ihnen noch etwas unklar ist, dann sprechen Sie es aus. Ich weiß jetzt, dass es die Organisation gibt. Ich weiß endlich, dass ich handeln kann. Aber ich weiß nicht, an welche Idee ich mich klammern kann. Was vermissen Sie? Eine Botschaft? Ein Programm? Eine Idee. Eine Idee, die ich begreifen kann. Ich spüre, was gemeint ist. Ich weiß, wonach ich mich sehne, aber ich kann es nicht in Begriffe fassen. Meine Gedanken greifen ins Leere. Alles, was mich entschlossen macht, die Partei zu bekämpfen, sind Empörung, Hassgefühle, Rachsucht. Aber an welche Idee kann ich mich halten? Sie sagten, nichts als eine unaustilgbare Idee hält uns zusammen. Was ist das für eine Idee? Ich würde mich gern mit Ihnen darüber unterhalten. Aber es ist nicht ratsam, den Televisor noch länger ausgeschaltet zu lassen. Verschieben wir das Gespräch auf einen günstigeren Zeitpunkt. Wir werden uns wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen. Aber denken Sie jetzt nicht daran. Denken Sie jetzt nur an den Zweck Ihres Besuches. Wenn ich den Televisor eingeschaltet habe, werden wir ein kleines Gespräch über Neusprache führen. Eine bemerkenswerte Sache, diese Sprachrevolution. Wussten Sie übrigens, dass Ihr Freund Zeim verhaftet worden ist? Er hat behauptet, das Ausmerzen von Worten führe zu einer Bewusstseinsverengung. An sich hat er natürlich recht mit dieser Behauptung, aber er zog den falschen Schluss daraus. Er meinte, Bewusstseinsverengung sei gleichzusetzen mit einem wünschenswerten Abbau der geistigen Fähigkeiten. Als ob der große Bruder wünscht, dass die Menschen immer dümmer werden. Er will doch genau das Gegenteil. Der große Bruder möchte, dass die Menschen immer klüger werden. Ein so begabter Sprachwissenschaftler wie dieser Syme hätte das eigentlich wissen müssen. Finden Sie nicht auch? Der letzte Mensch. Parteigenossen, die Irrlehre von der Gedankenfreiheit ist der Nährboden für alle Verbrechen, die gegen unser Vaterland begangen werden. Sie ist der Nährboden für Sabotageakte, Komplotte, Geheimbündelei, Attentate und all jene Abscheulichkeiten, durch die unsere ruhmreiche Partei und ihr weiser Führer, der große Bruder, vernichtet werden wollen. Bürger von Ozeanien, das ist die Stunde, in der wir Rache schwören. Rache! Rache! Für jeden ihrer feigen Überfälle. Rache! Schulter an Schulter mit unseren ostasischen Verbündeten werden wir die eurasischen Horden in die Schranken verweisen. Zusammen mit unseren eurasischen Waffenbrüdern werden wir Ostasien zerschmettern. Die Vereinigten Armeen Ozeaniens und Eurasiens sind zum entscheidenden Schlag angetreten. Unsere gepanzerten Verbände haben die ostasischen Verteidigungslinien an allen Fronten durchbrochen. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Die neue Großoffensive wird unseren Sieg vollenden. Waren Sie auch auf der Kundgebung, Mr. Charrington? Na ja. Haben Sie es bemerkt? Wisst ihr, eigentlich wollte ich nur einen kleinen Spaziergang machen, aber plötzlich war dieses Geschrei in der Luft und ich muss zugeben, das hat mich neugierig gemacht. Ist Ihnen nichts aufgefallen, Mr. Charrington? So ein Spektakel bringt mich sonst nicht auf die Beine, aber in diesem Fall die vielen Schulkinder in Speeruniform, der Fahnenschmuck. Ist Ihnen aufgefallen, dass mitten in der Ansprache ein Bote auf die Rednertribüne eilte und dem Sprecher einen Zettel in die Hand drückte? Ich habe ziemlich weit hinten gestanden. Es war auch kaum zu bemerken. Der Redner bekam den Zettel und las ihn, ohne seine Rede zu unterbrechen. Nichts in seiner Stimme oder in seinem Gehabe änderte sich, auch nichts am Inhalt seiner Rede, aber dann plötzlich waren die Namen vertauscht. Sie bringen mich in Verlegenheit. Das kann Ihnen nicht entgangen sein, Mr. Charrington. Der ganze Hass dieser Kundgebung galt unserem Kriegsgegner Eurasien. Aber plötzlich wurde von Eurasien als unserem Verbündeten gesprochen. Und unser Verbündeter Ostasien wurde als Gegner verschrien. Auf ein und derselben Kundgebung hieß es, wir marschieren mit Ostasien gegen Eurasien und wir marschieren mit Eurasien gegen Ostasien. Das muss Ihnen doch aufgefallen sein. Wissen Sie, junger Freund, in meinem Alter bringt man manches durcheinander. Aber soweit ich weiß, haben wir schon immer im Krieg mit Ostasien gelegen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. In meinem Alter bringt man manches durcheinander. Merken Sie nicht, dass die Partei uns mit solchen Behauptungen die Köpfe vernebelt? Merken Sie nicht, dass wir von einem Augenblick zum anderen vergessen sollen, was geschehen ist? Wir dürfen kein Gedächtnis haben für die Machenschaften der Partei, weil wir nicht zweifeln sollen an ihrer Unfehlbarkeit. Sie wenigstens müssen doch merken, was gespielt wird. Sie haben doch ein Gedächtnis. Es ehrt mich, junger Freund, wenn Sie mir ein Quäntchen Verstand zubilligen. Wirklich, es ehrt mich, aber vergessen Sie nicht, in meinem Alter versteht man manches nicht mehr. Bitte, vertrauen Sie mir. Sagen Sie mir, was Sie denken. Ich weiß nicht, ich bin recht hilflos in all den Fragen. Was soll man davon halten? Die Hand führt aus, was der Kopf befiehlt. Die einen wollen befehlen, da müssen die anderen gehorchen. Das war schon immer so. Früher war es genauso. So wie heute? Vielleicht nicht ganz so. Wie soll ich sagen, nicht so perfekt, nicht so endgültig. Es war noch viel die Rede von Freiheit und Menschenwürde. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Diese Worte sind heute ausgestorben. Freiheit und Menschenwürde, das waren Zeiten, junger Freund, Zeiten. Erzählen Sie doch. Wie gesagt, die Menschen redeten viel über Freiheit, aber sie waren nicht frei. Die einen haben befohlen, die anderen mussten gehorchen und ein paar haben rebelliert. Heute nennt man solche Leute Ketzer, Verschwörer, Gedankenverbrecher. Damals nannte man sie Schwärmer, Idealisten, Weltverbesserer. Alles Worte, die heute ausgestorben sind. Was hatten die Leute für Ideen? Sie sagten, der Mensch ist unteilbar. Er soll für den anderen da sein, aber gehorchen soll er sich selber. Sie sagten, die Menschen unterscheiden sich voneinander, aber sie sollen alle die gleichen Rechte haben und brüderlich miteinander leben. Sie haben Bücher darüber geschrieben. Sie haben sich organisiert. Was glauben Sie, wie die gekämpft haben? Und dann ist der große Bruder an die Macht gekommen. Weltverbesserer. Das ist ein schöner Name. Ihre Ideen sind nicht tot. Ich will Ihnen nicht das Wort abschneiden. Aber Sie sollten sich jetzt ein wenig schonen. Sie sehen sehr müde aus. Sie müssen viel arbeiten, nicht wahr? Überstunden wahrscheinlich. Vielleicht wundern Sie sich, dass ich mir über Sie Gedanken mache. Nicht, dass ich neugierig wäre, aber Sie sind so selten gekommen in letzter Zeit. Um die Wahrheit zu sagen, ich dachte, dass Ihnen was zugestoßen ist. Nein, es war nur die Arbeit. Ich habe bis in die Nacht gearbeitet. Sogar nachts? Aber lieber Freund, irgendwann muss der Mensch doch auch mal schlafen. Ich habe im Ministerium geschlafen. Man hatte Notbetten aufgestellt. Sogar nachts? Da muss ja mächtig was angelegen haben. Krieg, Mr. Charrington. Krieg mit Ostasien. Wir haben schon immer im Krieg mit Ostasien gelegen. Aber in allen Zeitungen, Büchern und so weiter war nur von eurasischen Kriegsverbrechern die Rede. Ja, da mussten Sie mächtig ran. Es gibt merkwürdige Geschichten. Nicht mehr, Mr. Charrington. Wir haben alles richtig gestellt. Es ist alles in Ordnung. Gehen Sie jetzt nach oben, mein Freund. Die junge Frau wartet auf Sie. Du musst nicht alles ernst nehmen, was Mr. Charrington erzählt. Du nimmst überhaupt alles viel zu ernst. Hörst du mir zu, Weltverbesserer. Komischer Name für eine Partei. Heute heißen sie Gedankenverbrecher. Ja, lieber. Aber denk jetzt nicht dran. Versuch mal an gar nichts zu denken. Einfach nur da liegen. Ganz entspannt. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Nicht sprechen. Und Augen zu. Du liegst auf einer Wiese, mitten im Wald. Ein Mädchen beugt sich über dich und massiert dir die Schläfen. Merkst du, wie der Druck weicht? Merkst du es? Ich darf nicht sprechen. Jedenfalls geht es dir schon besser. Ganz in eurer Nähe steht eine Birke. Und unter der Birke... Weißt du, wer unter der Birke sitzt? Ich weiß nicht. Ich darf die Augen nicht öffnen. Aber riechen darfst du. Das Mädchen, das mir die Schläfen massiert, duftet nach Veilchen. Parfüm vom Schwarzen Markt. Wenn das der große Bruder wüsste. Er weiß es. Er hat Mikrofone verstecken lassen. Ach, Unsinn. Bestimmt sind Spitzel in der Nähe. Unter der Birke sitzen zwei Weltverbesserer und wackeln mit den Köpfen. Es sind bestimmt Spitzel. Es sind O'Brien und Sherrington. Bist du sicher? Sherrington steckt sich gerade einen Birkenzweig ins Knopfloch. Wenn es O'Brien und Sherrington sind, dann wollen wir uns zu ihnen setzen. Lieber nicht. Sind es doch Spitzel? Ja. Wir wollen lieber untertauchen. Was hältst du davon? Spitzel gibt's überall. Wenn man es richtig anstellt. Am besten, man würde in einem Arbeiterviertel untertauchen. Natürlich erstmal das Äußere verändern. Vielleicht gibt es Ärzte, die einem dabei helfen. Und dann einen neuen Namen annehmen. Wie findest du das? Hast du schon manchmal an sowas gedacht? In einer gewissen Gegend soll es Passfälscher geben. Hast du auch davon gehört? Ja. Natürlich sind die nicht ganz billig, aber wenn man lange genug spart. Überhaupt müsste das sehr gut vorbereitet werden. Wenn es soweit ist, könnte man Briefe hinterlassen, dass man verreist ist oder dass man Selbstmord begehen will. Ich verreise, du begehst Selbstmord. Einverstanden? Von mir aus auch umgekehrt. Hauptsache, wir locken sie auf die falsche Fährte. Ich glaube kaum, dass sie uns in den Arbeitervierteln suchen werden. Und wenn, dann finden sie uns nicht. Wir wohnen in einer Hintergasse und arbeiten in der Fabrik. Wir würden gemeinsam ins Kino gehen. Wir würden wie die Arbeiter in die Kneipen gehen. Mit den gefälschten Pässen könnten wir sogar heiraten. Wir könnten Kinder haben. Wir müssten sogar welche haben. Alle Arbeiterfrauen kriegen Kinder. Überleg doch mal. Du träumst, Julia. Wenn wir das richtig anstellen. Glaubst du, die Arbeiter sind besser dran als wir? Jedenfalls werden sie in Ruhe gelassen. Zum Beispiel müssen sie nicht die idiotischen Verordnungen über sexuelle Enthaltsamkeit befolgen. Sogar Scheidungen sind erlaubt. Das ist nur eine andere Taktik. Außerdem habe ich gehört, dass es in Arbeiterwohnungen keine Televisoren gibt. Wozu auch? Die Arbeiter sind keine Gefahr für die Partei. Sie gelten als primitive, von Natur aus minderwertige Geschöpfe. Und damit sie dieser Einschätzung entsprechen, werden ihre Ansprüche, ihre Bildung künstlich niedrig gehalten. Es ist leicht, sie unter Kontrolle zu halten. Es genügt, wenn sich ein paar Agenten der Gedankenpolizei unter ihnen bewegen und die Unruhestifter ausschalten. Und wir dürfen für die Partei marschieren. Von uns verlangen sie Disziplin und Enthaltsamkeit. Den Arbeitern machen sie Zugeständnisse. Das sind nur verschiedene Taktiken. Die Absicht ist die gleiche. Niemand entgeht der Partei. Wenn wir untertauchen, wären wir zusammen. Ich möchte mit dir zusammenleben. Ich will nichts anderes. Dann lass uns verschwinden. Irgendwann wird sich O'Brien bei mir melden. Vielleicht werden wir wirklich untertauchen. Meinst du? Nicht um uns zu verkriechen. Nicht um glücklich zu sein. Vielleicht werden wir zusammenleben. Wenn O'Brien es will. In irgendeiner Hintergasse. Wenn O'Brien es für richtig hält. Ja. Wenn es zu meinem Auftrag gehört. Wirst du in einer Fabrik arbeiten? Vielleicht auch im Hafen oder als Kellner. Du wirst Kontakt zu Unruhestiftern suchen? Ja. Du wirst Sabotageakte vorbereiten. Du wirst Geheimtreffen organisieren. Ja. Nach kurzer Zeit werden sie dich fassen. Wahrscheinlich. Sie werden uns fassen. Wir werden euch fassen. Es kam hinter dem Bild hervor. Es kommt hinter dem Bild hervor. Ein Televisor, Winston. Sie können uns sehen. Wir können euch sehen. Hinter dem Bild war schon immer ein Televisor. Was sollen wir tun? Das Haus ist umzingelt. Ihr könnt nichts tun. Das Haus ist umzingelt. Der Hinterausgang. Das Haus hat keinen Hinterausgang. Winston, lass uns fliehen. Zu spät. Zu spät. Lass es uns versuchen. Zu spät. Oh, die Herrschaften haben im Bett gelegen. Ach so. Man hat sich ein bisschen die Zeit vertrieben. War ein bisschen glücklich, hat nachgedacht. Ich bin sonst nicht neugierig. Aber worüber hat man denn nachgedacht? Sie brauchen mir nicht zu antworten. Aber später, wenn sich ein paar liebe Freunde mit Ihnen beschäftigen, dann sollten Sie schon antworten. Wirklich, das sollten Sie tun. Ich vermute, junger Freund, Sie würden zu gerne wissen, ob ich der Gedankenpolizei angehöre. Nun ja, ich muss zugeben, dass ich in meiner Freizeit zuweilen Jagd auf Volksschädlinge mache. Vermutlich haben Sie mir das nicht zugetraut. Es ist nicht ganz einfach für einen alten Mann, sich ein wenig nützlich zu machen. Ich hoffe nur, dass Sie mit mir zufrieden waren. Ich habe Ihnen gern das Zimmer vermietet. Es war auch ganz reizend, mit Ihnen zu plaudern. Wirklich ganz reizend. Ja, ja, junger Freund. Es lässt sich nicht verheimlichen. Alles geht mal zu Ende. So ist das im Leben. Aber glauben Sie mir, es war ganz reizend, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wirklich. Ganz reizend. Leben Sie wohl. Eine Zelle, 3 Meter lang, 2 Meter breit, 2 Meter hoch, 10 Stockwerke unter dem Erdboden oder 30 darüber. 399 Kacheln. Operationssäle, Leichenhallen, Schlachthäuser sind gekachelt. Kacheln sind praktisch. Erbrochenes Blut und Urinspritzer lassen sich leicht entfernen. Kein hygienisches Problem. Ich muss dauernd an den Zwieback denken, den man in meiner Tasche übersehen hat. Angriff. Eine langsame, unverdächtige Bewegung. Was ist aus Julia geworden? Winston, probieren Sie noch immer das Unmögliche. Sind Sie keinen Schritt weitergekommen? Vielleicht wollen Sie sich beschweren. Diese Prozeduren, denen Sie ausgeliefert waren, ich erwarte nicht, dass Sie jetzt schon einen Sinn darin erkennen. Niemand kann seinen Einsichten vorausgreifen. Wissen Sie, wie lange Sie hier sind? Es müssen Wochen sein oder Monate. Keine 3 Wochen. An den ersten 3 Tagen bekamen Sie nichts zu essen. Vom 4. Tag an gab es täglich warme Suppe und Brot, manchmal auch Kaffee. Erinnern Sie sich? Ja. Sie sind gefoltert worden. Manchmal wurden Sie derart geschlagen, dass Sie die Besinnung verloren. Man hat Sie in Ihre Zelle geschleift. Nach einer Erholungspause hat man Sie wieder herausgeführt und erneut zusammengeschlagen. Es gab auch längere Erholungspausen. Erinnern Sie sich? Ja. Es gab Augenblicke, da musste man ihnen jedes Wort unter Schmerzgekeuch herauspressen. Dann wieder ließ sie der Mut so sehr im Stich, dass sie schon vor Beginn der Prügelei um Gnade bettelten. In diesem Fall genügte der Anblick einer erhobenen Faust, um sie zum Reden zu bringen. War es so? Ja. Es gab Augenblicke, die so grausam waren, dass sie sich zwingen wollten, das Bewusstsein zu verlieren. Ich weiß nicht. Sie erinnern sich an Männer in weißen Kitteln, die ihren Puls fühlten, ihre Reflexe prüften, die ihren Körper nach gebrochenen Knochen abtasteten und ihnen Beruhigungsspritzen gaben. Ich erinnere mich. Nachdem ihre Widerstandskraft gebrochen war, haben sie alles gestanden. Ja. Sie haben gestanden, führende Parteimitglieder ermordet zu haben. Ja. Sie haben gestanden, aufrührerische Flugschriften verteilt, öffentliche Mittel unterschlagen, militärische Geheimnisse verraten zu haben. Ja. Sie haben bekannt, ein bezahlter Spion zu sein. Sie haben bekannt, einer Untergrundorganisation anzugehören, die sich das Ziel gesetzt hat, den großen Bruder zu stürzen. Glauben an die Irrlehre von der Gedankenfreiheit. Sie glauben, dass der Mensch ein Recht hat auf Erkenntnis und eigenen Willen. Sie haben sexuelle Ausschweifungen zugegeben. Ich habe alles gestanden. Ja, Winston, Sie haben gestanden. Aber Sie fühlen sich nicht schuldig. Ich bin ein Verbrecher, ich habe es gestanden. Ihre Geständnisse interessieren mich nicht. Mich interessiert, was Sie denken. Diese aufsässigen Gedanken, die Sie krank machen. Die Ihr Leben zerstören. Ich habe alles gesagt. Sie sind nicht aufrichtig. Es gab Verhöre, da haben Sie vor Scham und nervöser Erschöpfung geweint. Sie wollten so gerne Ihre Verbrechen bereuen, aber Sie konnten nicht. Sie haben uns angelogen. Sie haben uns was vorgespielt. Sie haben gehofft, wir durchschauen Sie nicht. Glauben Sie wirklich, wir begnügen uns mit Ihren unaufrichtigen Geständnissen? Was haben Sie vor? Wir könnten Sie foltern, um Sie zu demütigen. Wir können Sie schlagen, um Ihre Widerstandskraft zu brechen. Aber wir können nicht dieses Gift aus Ihrem Kopf herausprügeln. Da gibt es andere Methoden. Was haben Sie vor? Ich will Ihnen helfen. Sagen Sie mir, was mich erwartet. Später, Winston. Später. Die Maschine versetzt Ihnen Stromstöße, Winston. Die Zahlen auf der Skala reichen bis 100. Wollen Sie bitte während unserer ganzen Unterhaltung daran denken, dass es in meiner Macht steht, Ihnen in jedem Augenblick und in jedem von mir gewünschten Grade Schmerz zuzufügen? Wenn Sie mir Lügen auftischen oder irgendwelche Ausflüchte zu machen versuchen, wenn Sie sich dümmer stellen, als Sie sind, werden Sie sofort vor Schmerz aufschreien. Ich gebe mir Mühe mit Ihnen, denn bei Ihnen lohnt es sich. Sie wissen genau, was mit Ihnen los ist. Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. Sie wissen, dass Sie geistesgestört sind. Sie leiden an einem Gedächtnisdefekt. Sie glauben, sich an Geschehnisse zu erinnern, die nie stattgefunden haben. Zum Glück ist das heilbar. Sie selbst haben sich nie davon zu heilen versucht. Es bedurfte nur einer kleinen Willensanstrengung, aber Sie wollten nicht. Sogar jetzt halten Sie an Ihrer moralischen Krankheit fest in dem Wahn. Sie sei eine Tugend. Widmen wir uns Ihrem Gedächtnisdefekt. Ein kleines Beispiel, Winston. Sagen Sie mir, mit welcher Macht sich unser Land im Kriegszustand befindet? Antworten Sie mir. Antworten Sie mir. Antworten Sie mir. Antworten Sie mir, Winston. Mit Ostasien. Und hat unser Land schon immer gegen Ostasien gekämpft? Die Partei behauptet es. Und was behaupten Sie? Die Wahrheit, Winston. Ihre Wahrheit. Sagen Sie mir, was Sie denken. Ich erinnere mich, dass wir in der Vergangenheit nicht gegen Ostasien, sondern gegen Eurasien gekämpft haben. Sie erinnern sich. Und wo ist diese Vergangenheit greifbar? In Aufzeichnungen und im Gedächtnis der Menschen. Überlegen Sie gut, Winston. Wir, die Partei, kontrollieren alle Aufzeichnungen und alle Erinnerungen. Folglich kontrollieren wir auch die Vergangenheit. Können Sie das widerlegen? Sie können Aufzeichnungen ausradieren, aber nicht das Gedächtnis. Es geschieht unwillkürlich, dass ich mich erinnere. Ich kann nichts dagegen machen. Mein Gedächtnis hat die Partei nicht kontrolliert. Umgekehrt. Sie haben es nicht kontrolliert. Das ist Ihre Krankheit. Sie haben es an Demut und Selbstdisziplin fehlen lassen. Sie haben es vorgezogen, ein Verrückter, eine Minderheit zu sein. Das hat Sie hierher gebracht. Sie glauben, die Wirklichkeit sei etwas Äußerliches, Greifbares. Aber ich sage Ihnen, die Wirklichkeit existiert im menschlichen Denken, nirgendwo anders. Nicht im Denken des Einzelnen, der irren kann und schnell zugrunde geht, sondern im Denken der Partei, die allmächtig und unsterblich ist. Was immer die Partei für Wahrheit hält, ist Wahrheit. Es ist unmöglich, die Wahrheit anders als durch die Augen der Partei zu sehen. Diese Tatsache müssen Sie wieder lernen. Winston, wie viele Finger halte ich hoch? 4. In einem Gespräch mit Julia Gordon haben Sie die Ansicht vertreten, Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 gleich 4 ist. Erinnern Sie sich? Ja. Und jetzt wiederholen Sie. Wie viele Finger halte ich hoch? 4. Und wenn die Partei sagt, es seien nicht 4, sondern 5 Finger? Wie viele sind es dann? Wie viele Finger? 4. Das war nur ein schwacher Stromstoß, Winston. Stärke 40. Ich sagte Ihnen, dass die Zahlen auf der Skala bis 100 reichen. Und jetzt nochmal. Wie viele Finger halte ich hoch? 4. Und wenn die Partei sagt, es seien 5 Finger? Es sind 4 Finger. Wie viele Finger? 4. Hören Sie auf, es sind 4. Wie viele Finger, Winston? 5. Nein, Winston, es hat keinen Zweck. Sie lügen. Sie glauben noch immer, es seien 4. Was soll ich denn sagen? 2 und 2 macht 4. Manchmal. Manchmal aber 5. Manchmal 3. Manchmal alles zusammen. Sie müssen sich mehr Mühe geben. Es ist nicht leicht, vernünftig zu werden. Also nochmal. Wie viele Finger? Ich weiß nicht. Ich würde 5 sehen, wenn ich könnte. Wie viele Finger? 4. Nein. 5. Ich weiß nicht. 4, 5, 6. Schon besser. Sie werden es schaffen, Winston. Lehnen Sie sich jetzt zurück. Entspannen Sie sich. Es ist nicht schwer, Ihren Willen zu brechen. Noch leichter wäre es gewesen, Sie erschießen zu lassen. Warum haben Sie es nicht getan? Wir liquidieren nicht einfach unsere Feinde. Haben Sie noch immer nicht begriffen, warum Sie hier sind? Diese dummen Verbrechen interessieren uns nicht. Die Partei kümmert sich nicht um die offene Tat. Nur der Gedanke ist uns wichtig. Das Gift in Ihrem Kopf. Ich kann mich nicht ändern. Ich bin ein Feind der Partei. Erschießen Sie mich. Sie sind krank. Sehr krank. Wir werden Sie heilen. Wir bemächtigen uns Ihrer geheimsten Gedanken. Wir formen Sie um. Wir brennen alles Böse und allen Irrglauben aus Ihnen heraus. Wir ziehen Sie auf unsere Seite. Nicht nur dem Anschein nach, sondern tatsächlich. Mit Herz und Seele. Sie werden sich der Partei unterwerfen, freiwillig und aus innerstem Antrieb. Bedingungslos. Das kann ich nicht. Nie wieder werden Sie der Liebe, der Freundschaft, der Lebensfreude fähig sein. Sie werden vergessen, was Mut oder Lauterkeit ist. Wir werden Sie leer pressen und dann mit unserem Gedankengut füllen. Sie werden frei sein. Ihre einzigen Gefühle werden grenzenlose Verehrung für den großen Bruder und grenzenloser Hass auf seine Feinde sein. Sie werden es schaffen, Winston. Sie werden gesund sein. Bitte hören Sie auf. Später erschießen wir Sie. Keiner, der je vom rechten Weg abgewichen ist, wird verschont. Wenn Sie geheilt sind, werden Sie zunächst entlassen. Es kann sein, dass Sie noch Jahre leben. Letzten Endes wird es Ihnen gleichgültig sein, wann wir Sie töten. Nichts von Ihnen wird übrig bleiben. Kein Name in einem Verzeichnis, keine Erinnerung in einem Gehirn. Sie werden sowohl aus der Vergangenheit wie aus der Zukunft gestrichen. Sie werden überhaupt nie existiert haben. Nur die Partei existiert. Winston, mit welcher Macht befindet sich unser Land im Krieg? Ich weiß es nicht. Wir liegen mit Ostasien im Krieg. Ich erinnere mich. Wir haben schon immer im Krieg mit Ostasien gelegen. Seit Beginn Ihres Lebens, seit der Gründung der Partei, seit Anfang der Geschichte hat dieser Krieg fortgedauert. Immer derselbe Krieg. Ist Ihnen das klar? Ja. Ich halte 4 Finger hoch. Wie viele Finger sehen Sie? 5. Wie viel ist 2 und 2? Manchmal 4. Manchmal 5. Manchmal 3, manchmal alles zusammen. Ich gebe Ihnen jetzt eine Injektion. Sie werden eine wohltuende Wärme in Ihrem Körper spüren. Sie werden Ihre Schmerzen restlos vergessen. Wenn Sie wollen, können Sie ein paar Fragen an mich stellen. Was hat man mit Julia gemacht? Julia hat sie verraten, Winston. Sofort. Rückhaltlos. Ich habe selten jemand so rasch zu uns übertreten sehen. Sie würden sie kaum wiedererkennen, wenn Sie sie sehen könnten. Ihre ganze Widerspenstigkeit, ihre Tücke, ihre Narrheit, ihre niedrige Gesinnung. Das alles wurde aus ihr herausgebrannt. Es war eine vollständige Bekehrung. Geradezu ein Schulbeispiel. Wann hat sie gefoltert? Nächste Frage. Existiert der große Bruder? Natürlich existiert er. Die Partei existiert. Der große Bruder ist die Verkörperung der Partei. Existiert er so, wie ich existiere? Das ist ohne Bedeutung. Er existiert. Wird der große Bruder jemals sterben? Niemals. Gibt es eine Widerstandsorganisation? Das, Winston, wird in Ihrem Denken ewig ein ungelöstes Rätsel bleiben. Was ist in Zimmer 101? Sie wissen es, Winston. Jedermann weiß, was in Zimmer 101 ist. Winston? Winston? Winston, Sie sind doch Winston Smith. Erkennen Sie mich nicht? Parsons, John Parsons, Ihr Nachbar. Wenn das kein Zufall ist? Oder was meinen Sie? Ist doch merkwürdig, dass man mich zu Ihnen steckt. Die wissen doch, dass wir Nachbarn sind. Ob da was dahinter steckt? Was ist denn? Können Sie nicht reden oder darf man hier nicht? Ich sag ja nichts Unrechtes, ich mache keine Spirenzien, ich bestimmt nicht. Man weiß ja schließlich, warum man hier ist. Wie ist denn so die Lage? Ich meine, wie steht es mit Ihnen? Um ehrlich zu sein, wundern tut's mich nicht, dass Sie geschnappt worden sind. Wenn die nicht so schnell geschaltet hätten, dann hätte ich was gemacht. Ganz ehrlich, alter Junge, eine Anzeige wäre das Mindeste gewesen. Ich hatte sie nämlich schon lange im Visier. Als Blockwart war ich dazu verpflichtet, das verstehen Sie doch. Die Begeisterung, alter Junge, da hat's bei Ihnen ausgesetzt. Ich war da anders, das müssen Sie zugeben. Ich habe immer meine Pflicht getan, Gemeinschaftswandern, Sparwochen, Sportverein. Ich war immer dabei, das wissen die ja auch. Ich habe keine Parteiversammlung ausgelassen, keine einzige. Auf mich war immer Verlass, Transparente malen, Fahnen nähen, Geld sammeln, alles habe ich gemacht. Die wissen doch, dass ich kein schlechter Kerl bin. Die kennen meine Personalakte, da habe ich nichts zu befürchten. Meine Personalakte ist in Ordnung, da stimmt alles. Ich sage ja nicht, dass ich ein großes Licht bin, aber ich habe mich bemüht. Ich habe mein Bestes getan für die Partei. unter uns, alter Junge. Ich bin froh, dass man mich erwischt hat. Da lebt man so vor sich hin und weiß gar nicht, dass man Böses im Kopf hat. Und plötzlich fängt man an, im Schlaf zu reden. Wissen Sie, was ich gesagt habe? Nieder mit dem großen Bruder, habe ich gemurmelt. Ich schäme mich, aber ich habe es gesagt. Meine Tochter hat am Schlüsselloch gelauscht. Und gleich am nächsten Tag hat sie mich angezeigt. Ganz schön tüchtig für einen Dreikäsehof von 6 Jahren, was? Ich bin ja natürlich nicht böse deshalb. Im Gegenteil, ich kann stolz auf sie sein. Da zeigt sich doch, dass ich sie richtig erzogen habe. Das wird man mir anrechnen, da bin ich ganz sicher. Finden Sie nicht? Was ist los? Warum sagen Sie nichts? Sie glauben doch nicht, dass man mich erschießen wird. Was ist denn, alter Junge? Was ist denn los mit Ihnen? »6079, Miss Winston, es ist verboten, das Gesicht zu bedecken.« Ihre Bekehrung ist eine beschlossene Sache. So wahr die Partei allmächtig ist, so wahr ist sie auch in der Lage, Zweifler wie Sie zu bekehren. Das ist logisch und vernünftig, Winston. Sie werden davon profitieren. Es wird Ihnen bald besser gehen, auch äußerlich. Erschießen Sie mich, O'Brien. Sie bekommen neue Unterwäsche und einen sauberen Trainingsanzug. Ein Arzt wird Ihre Geschwüre behandeln. Man wird Ihnen die restlichen Zähne ziehen und ein Gebiss einsetzen. Und täglich 3 Mahlzeiten. Erschießen Sie mich. Verstehen Sie uns nicht falsch. Wir sind nicht an Ihrem Wohl interessiert. Ob wir Sie foltern oder verwöhnen, es läuft auf das Gleiche hinaus. Einzig und allein Ihre Bekehrung ist für uns von Bedeutung. In Ihrer Bekehrung manifestiert sich die Allmacht der Partei. Verstehen Sie, was ich sage? Nein. Dann will ich es Ihnen erklären. Die Partei übt die Macht lediglich in ihrem eigenen Interesse aus. Uns ist nichts am Wohl der Menschen gelegen. Wir erstreben kein Paradies, in dem die Leute frei und glücklich sind. Frühere Diktaturen haben solche scheinheiligen Behauptungen in die Welt gesetzt, um ihre Herrschaft zu rechtfertigen. Wir sind da ehrlicher. Wir wissen, dass nie jemand die Macht in der Absicht ergreift, sie wieder abzutreten. Die Macht ist kein Mittel, sie ist ein Endzweck. Der Zweck der Macht ist die Macht. Der Einzelne erwartet von den Mächtigen sein Glück. Reden Sie weiter. Ich kann nicht. Der einzelne Mensch ist eine erbärmliche Kreatur. Er ist sterblich, ohnmächtig und muss sich an Illusionen klammern. Aber er besitzt Macht, sobald er aufhört, ein Einzelner zu sein. Wenn er seinem Ich entrinnen und in der Partei aufgehen kann, wenn ihm die vollständige Unterwerfung gelingt, dann ist er allmächtig und unsterblich. Macht ist ein Kollektivgut. Der einzelne Mensch wird aufhören zu existieren. Es wird nur noch das Ganze geben, die allmächtige Partei. Alle denken das Gleiche. Alle wollen das Gleiche. Macht. Macht über die Materie. Macht über den Geist. Nicht Reichtum oder Wohlfahrt oder Glück, sondern nur Macht. Reine Macht. Woran zweifeln Sie noch? Den Geist, wo er noch widerspenstig ist, werden wir restlos bekehren. Unsere Kontrolle über die Materie ist bereits eine vollkommene. Geben Sie auf, Winston. Hören Sie auf, Sie selber zu sein. Ich kann nicht. Bekämpfen Sie Ihren widerspenstigen Willen. Ich schaffe es nicht. Wir haben viel Zeit. Wir lassen Sie nicht im Stich. Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Sie denken an Ruhe? Warum erschießen Sie mich nicht? Das ist eine sehr dumme Frage. Es ist nicht wahr, was Sie sagen. Die Wahrheit sieht anders aus. Wessen Wahrheit? Ich glaube, dass es die Wahrheit gibt. Sie beugen sich nicht der Wahrheit. Sie denken, die Wahrheit beugt sich Ihnen. Wovon sprechen Sie? Vom Tod. Dem Tod steht die Partei machtlos gegenüber. Unsinn. Und da sind Krankheit und Schmerz. Nicht mal das Klima oder die Schwerkraft kann die Partei kontrollieren. Sie irren sich, Winston. Wir kontrollieren die Materie, weil wir den Geist kontrollieren. Die Wirklichkeit spielt sich im Kopf ab. Wenn die Parteien sagt, sie sind gesund, dann sind sie gesund. Wenn die Parteien sagt, sie sind unsterblich, dann werden sie ewig leben. Es gibt nichts, was wir nicht machen können. Ich könnte in diesem Augenblick vom Boden abheben, wenn ich wollte. Ich will es nicht. Weil die Partei es nicht will. Sie müssen umdenken. Die Naturgesetze machen wir. Wir entscheiden, ob sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde dreht. Glauben Sie, unsere Mathematiker seien dem nicht gewachsen? Ich glaube, dass 2 mal 2 4 ist. Nein, Winston. Diese Lektion haben Sie schon hinter sich. Sie werden nichts von dem retten, was Sie glauben. Nichts von Ihnen wird übrig bleiben. Gar nichts. Ich weiß, dass ich verloren bin. Dann versuchen Sie zu verstehen. Die Macht, um die wir kämpfen müssen, ist nicht die Macht über Dinge, sondern die Macht über Menschen. Wie versichert sich ein Mensch seiner Macht über einen anderen? Antworten Sie. Indem er ihn leiden lässt. Richtig, Winston. Indem er ihn leiden lässt. Gehorsam ist nicht genug. Macht bedeutet, einen menschlichen Geist in Stücke zu reißen und nach eigenem Gutdünken wieder zusammenzusetzen. Fangen Sie endlich an zu begreifen, was für eine Art von Welt wir errichten? Unmöglich. Frühere Kulturen erhoben Anspruch darauf, auf Liebe und Gerechtigkeit gegründet zu sein. Unsere Kultur ist auf Misstrauen, Verrat, Hass gegründet. Wir haben die Bande zwischen Eltern und Kindern, zwischen Mann und Frau durchschnitten. Niemand wagt es mehr, einer Gattin, einem Kind, einem Freund zu trauen. Aber das ist erst der Anfang. In Zukunft wird es keine Ehegatten und keine Freunde mehr geben. Die Kinder werden ihren Müttern gleich nach der Geburt weggenommen. Die Zeugung wird eine von den Behörden überwachte Formalität sein. Genau wie die Erneuerung einer Lebensmittelkarte. Es wird keine Treue mehr geben, außer der Treue zur Partei. Es wird kein Lachen mehr geben, außer dem Lachen über einen besiegten Feind. Es wird keine Kunst geben, keine Literatur, keine Wissenschaft. Wir brauchen sie nicht. Es wird keinen Unterschied geben zwischen Schönheit und Hässlichkeit. Es wird keine Neugier, keine Lebenslust geben. Aber immer wird es den Rausch der Macht geben. Immer wird es den aufregenden Kitzel des Sieges geben, das Gefühl, auf einem wehrlosen Feind herumzutrampeln. Bespitzelung, Verrat, Verhaftungen, Folterungen, Hinrichtungen werden nie aufhören. Jeden Tag, jeden Augenblick werden Feinde beschimpft, verlacht, bespuckt, zunichte gemacht werden. Diese Welt streben wir an. Eine Welt, in der Sieg auf Sieg, Triumph auf Triumph folgt. Und Sie werden diese Welt begrüßen, Winston. Sie werden sich zu ihr bekennen. Nein. Sie werden von Ihren Skrupeln geheilt sein. Diese Welt wird es nie geben. Sie meinen, diese Welt darf es nicht geben. Es ist unmöglich, eine Kultur auf Furcht, Hass und Grausamkeit aufzubauen. Sie würde sich auflösen. Unsinn. Wir machen die menschliche Natur. Wir kontrollieren das Leben. Die Menschen sind unendlich gefügig. Ich sagte Ihnen doch, begraben Sie Ihre Träume von einem Aufstand der Massen. Irgendwann wird die Partei nur noch Feinde haben. Winston. Früher oder später wird sich diese Feindschaft entladen. Nicht die Partei wird den Menschen vernichten. Es wird umgekehrt sein. Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür? Ich glaube einfach daran. Sie halten uns für unmoralisch. Unsinn, Winston. Wir kehren die Werte um. Wir machen Weiß zu Schwarz und Schwarz zu Weiß. Wir sind sehr moralisch. Aber wir haben unsere eigene Moral. Die Wahrheit ist nicht umkehrbar. Glauben Sie an Gott, Winston? Nein. Was ist dann diese Wahrheit, an der wir zerbrechen werden? Der Mensch. Der menschliche Geist. Er ist nicht umkehrbar. Sie meinen, der Mensch lässt sich nicht auf den Kopf stellen? Er wird sich immer wieder aufrichten. Und Sie halten sich für einen Menschen? Ja. Dann sind Sie der letzte Mensch. Ihre Gattung ist ausgestorben. Wir sind die Erben. Sie stehen allein da. Sie befinden sich außerhalb der Geschichte, sie sind nicht existent. Und Sie halten sich dennoch für überlegen? Ja. Sie sind der letzte Mensch. Sie sind der Hüter des menschlichen Geistes. Betrachten Sie sich. Eine schmierige Schicht bedeckt Ihren ganzen Körper. Ihre Beine sind mit Geschwüren übersät. Sie stinken wie ein Bock. Sie können Ihren Bizeps mit Daumen und Zeigefinger umspannen. 25 Kilo haben Sie eingebüßt, seitdem Sie in unseren Händen sind. Ihre Haare gehen büschelweise aus. Auch die Zähne fallen Ihnen aus. Sie verfaulen bei lebendigem Leibe. Sie lösen sich in Ihre Bestandteile auf. Was sind Sie, Winston? Ein Haufen Unrat. Der letzte Mensch. Sie haben mich in diesen Zustand versetzt. Nein, Winston. Sie selbst. Sie mussten wissen, was Sie erwartet. Nichts ist geschehen, was Sie nicht voraussehen konnten. Ihr Körper ist eine Ruine, Ihr Geist ebenso. Sie haben um Gnade gewinselt. Sie haben jeden und alles verraten. Fällt Ihnen nur eine einzige Demütigung ein, die Sie nicht durchgemacht haben? Antworten Sie, Winston. Julia habe ich nicht verraten. Ja. Ich muss Ihnen recht geben. Julia lieben Sie immer noch. Sie sind ein schwieriger Fall, Winston. Smith Winston, 6079, stehen Sie auf. Nehmen Sie Haltung an. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Sie enttäuschen mich, Winston. Verstandesmäßig mögen Sie weitergekommen sein. Nur gefühlsmäßig haben Sie keinen Fortschritt gemacht. Meinen Sie nicht, dass Ihre Liebe an die falsche Adresse gerichtet ist? Ich erlasse Ihnen die Antwort. Die nächste Frage müssen Sie mir beantworten. Was sind Ihre wahren Gefühle gegenüber dem großen Bruder? Keine Lügen. Sie wissen, dass ich eine Lüge immer herausfinden kann. Antworten Sie, Winston. Was sind Ihre wahren Gefühle gegenüber dem großen Bruder? Ich hasse ihn. Schön. Dann ist für Sie die Zeit gekommen, den letzten Schritt zu tun. Sie müssen den großen Bruder lieben. Es genügt nicht, ihm zu gehorchen. Sie müssen ihn lieben. Zimmer 101. Warum fesseln Sie mich? Was haben Sie vor? Ich muss 8 oder 9 gewesen sein. Das größte Problem war damals der Hunger. Ich sehe noch die Menschenschlangen vor den Bäckerläden. Mit anderen Jungen habe ich die Mülltonnen der Reichen nach Kohlstrünken und Kartoffelschalen durchwühlt. Manchmal fanden wir auch vertrocknetes Brot. Um solche Schätze haben wir uns dann geprügelt. Aber das Schlimmste waren die Ratten. Überall gab es Ratten, sogar in den Wohnungen. Erkennen Sie Ihre Stimme, Winston? Was haben Sie vor? Damals in Ihrem Schlupfwinkel haben Sie Julia aus Ihrer Kindheit erzählt. Eine rührende Geschichte, Winston. Eine erfundene Geschichte. Sie haben nie gehungert. Seitdem der große Bruder an der Macht ist, hat in Ozeanien niemand mehr gehungert. Bitte sagen Sie mir, was haben Sie vor? Damals, als wir Sie abhörten, war schon vorauszusehen, dass Sie in Zimmer 101 landen werden. Jetzt ist es soweit. Schmerz als solcher genügt nicht immer. Es gibt Situationen, wo ein Mensch dem Schmerz standhält, sogar bis zum Tode. Aber für jeden Menschen gibt es etwas Unerträgliches. Sie haben es gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Jeder Häftling hat im Gefühl, dass ihn in Zimmer 101 das Schlimmste auf der Welt erwartet. Es kann einen Tod bringen, es kann auch eine harmlose Sache sein. Das Schlimmste auf der Welt ist individuell verschieden. Für Sie sind es zufällig Ratten. Das können Sie nicht tun. Sie wissen, dass das nicht notwendig ist. Schon der Gedanke an diese Nager erzeugt ein Würgen in Ihrem Hals. Sie glauben, sich zu erinnern, dass Ihnen als Kind die Ratten ins Bett gesprungen und übers Gesicht gelaufen sind. Hören Sie auf. Sie haben sich sagen lassen, dass in den Arbeitervierteln die Frauen ihre Säuglinge nicht allein lassen, aus Angst. Die Ratten würden über die Kinder herfallen und sie bis auf die Knochen abnagen. Es ist Ihnen bekannt, dass Ratten auch Kranke und Sterbende angreifen. Diese intelligenten Tierchen wissen genau, wann ein Mensch hilflos ist. Sie werden sehen, es geht auch ohne das. Ich bin nicht mehr so. Ich habe Fortschritte gemacht. Der Käfig ist so konstruiert, dass Ihr Kopf genau hineinpasst. Nur durch das Drahtgitter sind die Ratten von Ihrem Gesicht getrennt. Das Türchen in dem Gitter ist noch geschlossen. Aber diese halb verhungerten Scheusale warten nur darauf, Ihnen ins Gesicht zu springen. Manchmal greifen sie als erstes die Augen an. Manchmal wühlen sie sich durch die Wangen und zerfressen die Zunge. Sobald ich den Käfig öffne, werden die Tiere wie Geschosse herausschießen. Ich befestige den Käfig vor ihrem Gesicht. Nehmen Sie Julia, nicht mich. Zerreißen Sie ihr das Gesicht. Nehmen Sie Julia, nicht mich. Julia soll leiden, nicht ich. Es ist gut, Winston. Du hast es geschafft. Der große Bruder liebt dich. Viel hat sich geändert seit jenem ersten Tag im Ministerium der Liebe. Alles ist gut geworden. Ich liebe den großen Bruder. Ich gehe viel spazieren. Und du? Ich gehe nur selten spazieren. Ich nehme an, du bist vor mir entlassen worden. Ich weiß nicht. Man verliert das Zeitgefühl. Es muss im Spätherbst gewesen sein. Es spielt keine Rolle. Ich war kein so schwerer Fall. Ich habe dich schon beim ersten Verhör verraten. Und die Narben? Unwichtig. Es gibt Qualen, die man nicht aushalten kann. Es geht nur noch um einen selbst. Und hinterher fühlt man sich ausgebrannt und leer. Tja. Man kann nicht mehr lieben, man kann nicht mehr hassen. Man hat endlich Frieden gefunden. Tja. Wirst du wieder arbeiten? Es ist nicht erwünscht. Es wird geduldet. Wir haben Zeit. Zeit ist unwichtig. Wir sind unwichtig. Achtung, Achtung, wir bitten um eure Aufmerksamkeit, Parteigenossen. Das Ministerium für Überfluss gibt bekannt, dass die 10. Quote für Schnürsenkel innerhalb des 3-Jahres-Planes um 98% übertroffen wurde. Parteigenossen, heute ist ein Tag der Freude und des Jubels. Unsere Streitkräfte an der Afrika-Front haben einen glänzenden Sieg errungen. Der Feind flieht auf der ganzen Linie. Parteigenossen, wir danken dem großen Bruder und seinen heldenhaften Soldaten für diesen größten Sieg in der menschlichen Geschichte. Sieg, Sieg, Sieg.